Durch Mischen kolloidaler Lösungen, schreibt er an Lavrov, zum Beispiel von Gelatine mit Kupfersulfat und so weiter, erhält man von einer Membran umgebene Klümpchen, die man durch Intussuszeption zum Wachsen bringen kann. Damit hat die Bildung von Membranen und das Wachstum von Zellen das Reich der Hypothesen verlassen. Damit ist ein großer Schritt getan, der umso gelegener kam, als Helmholtz und andere im besten Zuge waren, die absurde Doktrin zu verbreiten, dass die Keime des irdischen Lebens fertig vom Mond herunterfallen, das heißt, dass sie durch Meteore zu uns gebracht worden seien. Ich verabscheue derartige Erklärungen, die ein Problem lösen, indem sie es in eine andere Sphäre verweisen. Abgesehen davon, dass die sogenannte Panspermientheorie, nach der das Leben aus dem Weltraum auf die Erde gekommen ist, bis heute diskutiert wird, verrät die Äußerung einen Kern der marxischen Überzeugung. Er versteht die Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft als organischen Prozess, der ohne kosmischen oder göttlichen Einfluss auskommt. In Karlsbad, beim zweiten Besuch 1875, kann Marx in seinem Adressbuch beim Buchstaben K eine Änderung vornehmen. Wo vor Jahresfrist noch der Name Kugelmann stand, firmiert nun mit seiner Londoner Anschrift Maxim Kowalewski. Der russische Soziologe und Bewunderer des Marxischen Werkes, 33 Jahre jünger als er, forscht über ein Thema, das Marx seit Jahren brennend interessiert. Gemeindelandbesitz, wie er in den Dorfgemeinschaften im Zarenreich noch vorherrscht. Angeregt durch den vor allem in Deutschland romantisch motivierten Trend, sich mit Vorgeschichte zu beschäftigen, hat auch Marx nach der Enttäuschung über die mangelnde Resonanz auf das Kapital sein Herz dafür entdeckt. Er lernt Russisch. Das in den russischen Mir vorherrschende Gemeindeeigentum an Grund und Boden ähnelt den Verhältnissen, wie er sie bei den vorfeudalen germanischen Stämmen in den Marken und Gehöferschaften ausgemacht hat. Deren Überreste sind bis in seine Zeit noch zu beobachten, besonders im Hunsrück nahe seiner Geburtsstadt Trier. Zwei Jahre vor Marx' Tod finden seine Studien Widerhall in einem Brief, den Bolschewiken und ihre Trabanten später wie eine heilige Schrift behandeln. Er beantwortet eine dringende Bitte der russischen Revolutionskämpferin Vera Sasulitsch. In letzter Zeit hörten wir oft sagen, dass die Dorfgemeinde eine archaische Form ist, die die Geschichte zum Untergang verurteilt hat. Jene, die das prophezeien, nennen sich ihre Schüler, Marxisten. Sie verstehen also, Bürger, inwiefern uns ihre Meinung zu dieser Frage interessiert und welchen großen Dienst sie uns leisten würden, wenn sie ihre Ansichten über das mögliche Schicksal unserer Dorfgemeinde darlegten und über die Theorie der historischen Notwendigkeit, dass alle Länder der Welt alle Phasen der kapitalistischen Produktion durchlaufen. Marx hatte sich mit der Antwort nicht leicht gemacht. Insgesamt 4 Entwürfe, jeder einzelne Gegenstand ausführlicher Deutungen marxistischer Exegeten, gehen dem eher knappen Endresultat voraus. Darin heißt es, die im Kapital gegebene Analyse enthält keinerlei Beweise, weder für noch gegen die Lebensfähigkeit der Dorfgemeinde, aber das Spezialstudium, das ich darüber getrieben und wofür ich mir Material aus Originalquellen beschafft habe, hat mich davon überzeugt, dass diese Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Russlands ist. Gleich im ersten Entwurf seiner Antwort an Sasulitsch hat er klargestellt, um die russische Gemeinde zu retten, ist eine russische Revolution nötig. In der Vorrede zur russischen Ausgabe des Kommunistischen Manifest von 1882 schreibt er entsprechend, wird die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen, sodass beide einander ergänzen, so kann das jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen. Das haben sich Lenin und Co. nicht zweimal sagen lassen. Davor hat Marx noch etwas gesagt, was ihnen perfekt in den Kram passte, obwohl es nicht als Rat gedacht ist, sondern die damaligen Verhältnisse in Russland meint. Also ist etwas Neues notwendig, und dieses läuft immer auf Folgendes hinaus. Das Gemeineigentum abschaffen, die mehr oder weniger begüterte Minderheit der Bauern als ländliche Mittelklasse konstituieren und die große Mehrheit der Bauern in gewöhnliche Proletarier verwandeln. Für Abermillionen ist daraus unter Stalin, dann unter veränderten Vorzeichen auch in der DDR und den sozialistischen Bruderstaaten, bittere Realität geworden. Als sie ihr Familienerbe dem sozialistisch geplanten Agrobusiness der Kolchosen und Produktionsgenossenschaften unterstellen mussten, verlieren die meisten den Glauben an eine zwangsnivellierte Volksgemeinschaft. So wie Marx aufgrund solcher Sätze, die er nur erwogen, aber nicht einmal abgeschickt hat, in Mithaftung genommen wird, stößt er in bäuerlichen Kreisen bis heute nicht gerade auf begeisterte Zustimmung. Historisch verstanden hat die junge Sowjetunion ihr Überleben damals nur dadurch gesichert, dass sie die Landvertreibung zugunsten der Fabriken, in England eine Sache von Jahrhunderten, in kaum zwei Jahrzehnten Turbokommunismus durchgepeitscht hat. Mit dem Staat als Gesamtkapitalist und Inhaber des Gewaltmonopols, das jüngste Beispiel China zeigt es, gelingt Industrialisierung in einer Generation. Für Moskau ab 1930 gerade noch rechtzeitig, um dem hochgerüsteten Hitlerland Paroli bieten zu können. Allerdings hat China unter Mao mit dem großen Sprung nach vorn zwischen 1958 und 1961 einen gescheiterten Versuch gewaltsamer Industrialisierung hinter sich, dem nach Schätzungen 15 bis 45 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Vielleicht hat Marx die russische Seele besser verstanden, als ihm sein lang gehegter Russenhass eigentlich erlaubte. Unzählige Künstler haben die Erfahrung gemacht, in fremden Kulturkreisen geliebt und verstanden zu werden, im eigenen eher weniger. Wer mag es dem Ruheständler verübeln, hier noch einmal Feuer gefangen zu haben? So hat er auf vielfältig verschlungenen Pfaden tatsächlich Einfluss auf den Gang der Geschichte genommen, allein durch sein Wort. Aber darf man ihn haftbar machen für den Wahnsinn in seinem Namen? Das genau ist die Gretchenfrage, an der sich bei Marx die Geister scheiden. Verschwörungstheoretisch gelesen halten seine Schriften ausreichend Fußangeln bereit, ihn per Indizienbeweis der Urheberschaft zu überführen. Anders gefragt, hat Marx das, was man ihm anlastet, je so gewollt? Und selbst wenn es so wäre, was zählte denn sein Wille? Erzeugt Absicht Schuld nicht erst im Moment der Tat? Da dürfte dem Schreibtischtäter schwerlich etwas anzulasten sein. Er hat der Zukunft weder ein Programm geschrieben, noch außer vagen Andeutungen konkrete Träume gestreut. Aber er hat ihnen ein Daseinsrecht in den Köpfen verschafft. Wenn darin sein ganzes Vergehen besteht, dann liegt es nur in der Natur seines Werks, an der Reibungsfläche von Möglichkeit und Wirklichkeit. Kapitel 32. Mein Herz blutet. Freud und Leid im Hause Marx. Der deutsch-französische Krieg von 1870-71, die Belagerung von Paris und ihre Folgen, lassen Familie Marx auch jenseits der politischen Bedeutung für die Bewegung nicht unberührt. Tochter Laura und ihr Mann Paul flüchten mit ihrem Schnappi zunächst aus Paris nach Bordeaux. So erleben sie nur aus der Ferne, wie Frankreich kapituliert, der Kaiser gefangen genommen und die Republik ausgerufen wird. Ende Januar 1871 kommt auf der Flucht Marc Laurent, ihr drittes Kind, auf die Welt. Auch diesem neuen Erdenbürger ist kein langes Leben vergönnt. Er stirbt nach einem halben Jahr. Ein Jahr später erkrankt auch ihr erster Sohn, vermutlich an Ruhr, und folgt wenig darauf seinen verstorbenen Geschwistern in den Tod. Nunmehr kinderlos bekommen die Lafargues auch keinen weiteren Nachwuchs mehr. Selbst in Friedenszeiten geraten Marx, wie seine Familie und viele ihrer Zeitgenossen, immer wieder in existenzielle Extremsituationen, wie sie in der entwickelten Welt heute den meisten Menschen ein Leben lang erspart bleiben. Der Tod ist ein ständiger Begleiter. Lange Leidensphasen, unheilbare Krankheiten, plötzlicher Verlust. Aber das Leben geht weiter. Das Ende des dreieinhalbjährigen Enkels Charles Etienne wird von der Freude über die Verlobung der ältesten Tochter überstrahlt. Wie Laura hat sich auch Jenny mit einem französischen Sozialisten zusammengetan, dem 6 Jahre älteren Charles Longuet. Die beiden kennen sich schon aus den 1860er Jahren, als das Haus der Marxens Flüchtlingen und Dissidenten wie Lafargue, Longuet und vielen anderen offen stand. Als dort Longuet, der beim Aufstand der Pariser Kommune aktiv mitgekämpft hat, nach deren Niederschlagung im Frühjahr 1871 erneut Zuflucht sucht, kommen sich er und die kleine Jenny näher. Ein Jahr später versprechen sie einander. Die Übereinstimmung der Ansichten und Lebensüberzeugungen unter dem jungen Paar, schreibt Mutter Marx ihrer Freundin Ernestine Liebknecht, sichern eine Bürgschaft für ihr späteres Glück. Andererseits kann ich doch nicht ohne Sorgen dieser Verbindung entgegensehen, Ich hätte wirklich gewünscht, dass Jennys Wahl for a change auf einen Engländer oder Deutschen statt auf einen Franzosen gefallen wäre, der natürlich neben all den liebenswürdigen Eigenschaften seiner Nation auch nicht ohne ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten ist. Ich kann nicht umhin zu fürchten, dass Jennys Los als politische Frau allen den Sorgen und Qualen ausgesetzt ist, die unzertrennlich davon sind. Das ist insofern interessant, als auch die 56-jährige Mutter im gleichen Augenblick Sympathien für einen jungen französischen Freiheitskämpfer hegt. Gustave Flourens, kaum über 30, ist im März 1870 nach London gekommen und genießt wie so viele andere bevorzugtes Gastrecht im Hause Marx. Jenny blüht auf, lässt sich umschwärmen. Als er nach Frankreich zurückkehrt, um an der Seite der Aufständischen zu kämpfen, verabschiedet sie ihn voller Wehmut. Marx an Engels über den Schwarm seiner Frau: voll Illusionen und Revolutionsungeduld, but a very jolly fellow with all that, nicht von der ernsten Männerschule. Anfang April wird Flourens verhaftet und von einem Gendarm der Regierung brutal standrechtlich erschossen. Die Trauernde schreibt einen Nachruf auf den bravsten aller Braven. Liebknecht veröffentlicht den Text im Volksstaat. Kühn bis zur Verwegenheit, ritterlich human, mitleidig, weich bis zur Schwäche, nichts Menschliches war ihm fremd, war sein Geist reich gebildet. Er war das rote Gespenst der Bourgeoisie, das sie in ihm verkörpert sah. Einem Freund schreibt sie: es bedurfte mehr als 20 Jahre, um so brave, tüchtige, heroische Männer heranzubilden, und nun sind sie fast alle dahin. Es gehört offenbar zur seelischen Grundausstattung von Menschen, die ständig mit dem Verlust von Liebsten und Nächsten konfrontiert sind, den Blick rasch wieder nach vorne richten zu können. Jenny und ihr Verlobter vermählen sich am 10. Oktober 1872 in London. Dort, im Hause Marx, erblickt Anfang September des Folgejahres erneut ein kleiner Charles das Licht der Welt, benannt nach Vater und Großvater. Die Großmutter erlebt glückselig erstmals die Geburt eines Enkels. Doch auch dieses Glück ist nur von kurzer Dauer. Putti, wie der Erstgeborene gerufen wird, erlebt seinen ersten Geburtstag nicht. Für Marx wiederholt sich der schlimmste Fluch seines Lebens. In einem Ausbruch von Mitgefühl und Selbstmitleid schreibt er der trauernden Tochter: das Haus ist ausgestorben, seit der kleine Engel es nicht mehr belebt. Ich vermisse ihn auf jedem Schritt und Tritt. Mein Herz blutet, wenn ich an ihn denke. Und wie kann man sich ein so süßes, tüchtiges Männchen aus dem Kopf schlagen? Doch hoffe ich, mein Kind, dass du deinem Alten zuliebe tapfer bist. Die Tochter bleibt tapfer, obwohl sie bei ihrem tyrannischen, prügelnden Ehemann offenbar nicht viel zu lachen hat. Neben ihrer Arbeit als Deutschlehrerin kommt sie ihren ehelichen Pflichten nach, als wolle sie in die Fußstapfen ihrer eigenen Mutter treten. In den kaum mehr als 6 Jahren, die ihr noch zum Leben bleiben, bringt sie 5 weitere Kinder zur Welt. Den Anfang macht im Mai 1877 der kleine Johnny. Marx an Engels: er wird benamst Jean, Name von Longuets Vater, Laurent, Nickname of Laura, Frederick, zu deiner Ehre. Beim Benamsen nach lebenden oder verstorbenen Verwandten oder Freunden wie Frederick und der Ausstattung mit eingängigen Spitznamen folgen die Marxens und Longuets eisern der Familientradition. »Ich gratuliere dir zur glücklichen Entbindung«, schreibt Marx seiner Tochter Jenny in Frankreich. »Meine Frauen erwarteten, dass der neue Erdenbürger die bessere Hälfte der Bevölkerung vermehren würde. Ich ziehe meinerseits das männliche Geschlecht bei Kindern vor, die an diesem Wendepunkt der Geschichte geboren werden. Der nächste Enkel, geboren im Juli 1878, wird nach Marx Vater Heinrich Henri getauft, aber Harry gerufen. Er hat seinen Opa nur um 8 Tage überlebt. 4 der Marxschen Longuet-Erben leben weit bis ins 20. Jahrhundert. Ureltern eines heute kaum noch überschaubaren, verzweigten Stammes, dessen Angehörige sich immer wieder bei Festivitäten zu Ehren ihres Ahnherrn zeigen. So hat die kleine Jenny dafür gesorgt, dass sich das genetische Erbe von Karl und Jenny Marx bis heute in Ur-Ur-Ur- und Ur-Ur-Ur-Urenkeln erhält. Jean Laurent, der Zweitgeborene, ist 1938 als erster der 4 gestorben. Er hat 2 Söhne hinterlassen. Ihm folgt im August 1879 Edgar, Er lebt bis 1950 und hinterlässt eine Tochter und drei Söhne. Ende April 1881 Marcel, gestorben 1949, ein Sohn. Und Anfang 1882 noch ein Mädchen, das zu Ehren der kurz davor verstorbenen Großmutter auf den Namen Jenny getauft wird und als letzte der Linie 1952 kinderlos das Zeitliche segnet. Wenn es stimmt, dass Eltern im Großelternglück seine Fortsetzung findet, erleben die Eheleute Marx trotz aller Gebrechen Seite an Seite glückliche letzte Jahre. »Vivat der kleine Weltbürger«, ruft der Opa ohne Stammhalter seinem Herzens-Jennychen nach Edgars Geburt stolz zu. Mit seinem Augapfel-Johnny spielt und singt er wie einst mit seinem geliebten Musch. »Der kleine Mann«, berichtet er Engels, »verrät gefährliche Passion, statt im Zimmer herum die Treppe heraufzukriechen.« Wie sie insgeheim über den Kindersegen denkt, vertraut Jenny Longuet Schwester Laura an. »Diese verwünschten Kleinen sind ja wirklich reizende, liebe Kinder, aber sie strapazieren meine Nerven Tag und Nacht. Ich sehne mich so oft nach einer Erlösung von dieser unaufhörlichen Kinderpflege. Ich glaube fest, dass selbst die öde Routine der Fabrikarbeit einen nicht mehr aufreibt als die endlosen Haushaltspflichten.« Die Erlösung kommt schneller und anders als erwartet. Jenny Longuet wird nur 38 Jahre alt. Die letzten ihrer Kinder werden sich an die Mutter kaum erinnern können. Sie stirbt ein Jahr nach ihrer letzten Niederkunft an Blasenkrebs. Ihre Mutter hat wenigstens noch ihre Enkel gesehen, von denen die Hälfte vor ihr unter der Erde sind. Aber sie hat auch den Anfang des Dramas ihrer Jüngsten erlebt. Eleonore ist noch nicht 18, als auch sie sich in einen französischen Sozialisten verliebt. Der Journalist Prosper Olivier Lissagaray, ein Mann aus einem alten französischen Adelsgeschlecht, 17 Jahre älter als sie, kommt 1871 als Kommuneflüchtling nach London. Wie so viele von seinesgleichen landet er bei Marx, der ihn auffordert, die Geschichte des Pariser Arbeiteraufstandes aufzuschreiben. Sein Buch mit der getreuen Wiedergabe der Ereignisse wird das ideale Gegenstück zum Bürgerkrieg in Frankreich. Tussi, selber politisch interessiert und später auch engagiert, verliebt sich in den bekannten Autor. Doch in ihrem Fall zeigt sich ihr Vater von der sturen Seite, sei es, dass er nicht auch noch die jüngste Tochter an einen Franzosen verlieren will, Longuet als letzter Proudhonist und Lafargue als letzter Bakunist, que le diable les emporte, der Teufel soll sie holen, schreibt er später an Engels. Oder sei es, dass es ihm einfach nur um seine Vertraute und Sekretärin geht. Er lehnt die Verbindung ab. Man darf sicher fragen, ob Marx im Interesse seiner Tochter oder im eigenen handelt. Vater sagte einmal, erinnert sie sich später, in Bezug auf meine älteste Schwester und mich, Jenny hat zwar am meisten von mir, Tussi aber, das bin ich. Eleonore arbeitet als Lehrerin, Übersetzerin, unter anderem überträgt sie Lissagarays Buch über die Kommune ins Englische und schreibt politische Artikel. Wie ihr Vater verbringt sie ganze Tage in der Bibliothek des Britischen Museums, wo sie, die Theaterbegeisterte, auch Bekanntschaft mit George Bernard Shaw macht. Sie erhält sogar das seltene Recht, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten in einem Sonderraum ihren Forschungen nachzugehen. Väterliche Prägung kann Fluch und Segen in einem bedeuten. Doch in der Hauptsache dient sie, wie so viele Verwandte vielbeschäftigter Berühmtheiten, dem Unternehmen Karl Marx. Sie hilft ihm bei seiner Korrespondenz, empfängt seine Gäste, begleitet ihn, selbst als Patientin kränkelnd, zu Kuraufenthalten nach Harrogate, Karlsbad oder auf die Kanalinsel Jersey. Doch obwohl fast ständig an der Seite des Vaters, gelingt es ihr nicht, ihn umzustimmen. Lissagaray besucht seine Flamme, sie verloben sich heimlich und reisen und leben für ein paar Monate wie Mann und Frau zusammen. Doch statt ihr, wenn auch nur in Erinnerung seiner eigenen heimlichen Verlobung damals mit Fräulein von Westphalen, wenigstens ein Stück weit nachzugeben, verbietet Marx der jungen Frau schließlich jeglichen Umgang mit ihrem Galan. Vermutlich im Jahr 1874 schreibt sie dem Vater einen herzergreifenden Brief. »Ich möchte gern wissen, lieber Moor, wann ich Elle wiedersehen darf. Es fällt mir sehr schwer, ihn niemals um mich zu haben. Ich bemühe mich mit aller Kraft, mich in Geduld zu fassen, aber es ist so schwierig und ich glaube nicht, dass ich es noch viel länger ertragen kann. Du lässt mich doch auch mit Utin ausgehen, mit Frankel, zwei Männer, die sie umschwärmen. Warum nicht mit ihm? Außerdem würde es niemanden verwundern, uns zusammen zu sehen, da jeder weiß, wir sind verlobt. Es ist so lange her, dass ich mit ihm zusammen war, und ich fühle mich allmählich ganz unglücklich, trotz aller Bemühungen, heiter und fröhlich zu sein. Viel länger halte ich das nicht mehr aus. Vor der letzten Konsequenz, sich über seinen Willen hinwegzusetzen, schreckt sie zurück, obwohl sie die Mutter auf ihrer Seite weiß. Glaube mir, trotz allem Anschein des Gegenteils begreift niemand deine Lage, deinen Kampf, deine Erbitterung besser als ich. Lass dein junges Herz siegen. Lissa Garay hält an ihr fest. Sie schreiben sich Briefe, indem er sie als »Ma petite femme« anspricht. Als ihm ein Amnestiegesetz erlaubt, nach Paris zurückzugehen, folgt sie ihm nicht. Die Verlobung wird aufgelöst, und Tussi, depressiv und magersüchtig, trägt schwer daran. Ihrer Schwester Jenny schreibt sie Anfang 1882, »Es macht mich halb wahnsinnig, hier herumzusitzen und zuzusehen, wie meine vielleicht letzte Chance, irgendetwas zu tun, vorübergeht.« Kurz nach dem Tod ihres Vaters tut sie sich mit dem zwielichtigen englischen Sozialisten Edward Everling zusammen. Der verheiratete Mann vertröstet sie, bis seine todkranke Frau gestorben sei. Doch auch danach kommt es nicht zur Heirat. Sie gibt sich mit der wilden Ehe nicht nur zufrieden. Als moderne, im Café Zigarren rauchende, zeitungslesende Frau begrüßt sie die freie Art der Zweisamkeit, nennt sich gleichwohl aber fortan Marx Everling. Zu den glücklichen Momenten dieser Beziehung gehören die gemeinsamen Arbeiten für das Theater. So sprechen sie im Januar 1886 bei einer Lesung in Everlings Haus in verteilten Rollen Ibsens Nora. Mit von der Partie George Bernard Shaw, der Gastgeber Everling noch im Alter völlige Gewissenlosigkeit in finanziellen oder sexuellen Angelegenheiten nachsagt. Im Sommer des gleichen Jahres reist das Paar nach New York, um dort gemeinsam mit Liebknecht für die sozialistische Sache zu werben. Als Eleanor erfährt, dass der Witwer unter falschem Namen heimlich eine andere geehelicht hat und dann auch noch eine 22-jährige Schauspielerin, bricht die mühsam aufrechterhaltene Fassade zusammen. Ihrem Halbbruder Frederick Demuth beichtet sie: »Ich habe heute Morgen noch einmal an Edward geschrieben. Kein Zweifel, es ist schwach. Aber kann man 14 Jahre seines Lebens nicht auswischen, als seien sie nicht gewesen? Ich glaube, jeder, der auch nur den geringsten Sinn für Ehre hat, von Güte und Dankbarkeit gar nicht zu reden, würde diesen Brief beantworten. Wird er es tun? Ich fürchte fast, er tut es nicht.« Schließlich weiß sie keinen anderen Ausweg mehr im Leben, als es zu beenden. Ihrem Neffen in Frankreich schreibt sie: »Mein lieber Johnny, mein letztes Wort ist an dich gerichtet. Versuche es, deines Großvaters würdig zu werden. Deine Tante Tussi.« Am 3. April 1898, 4 Monate vor dem natürlichen Tod Everlings, bringt sie sich mit Blausäure um. Sie ist nur 43 geworden. Die gleiche Todesart wählen ein gutes Jahrzehnt später ihre Schwester Laura und deren Mann Paul Lafargue. Weil sie ihren eigenen Verfall nicht erleben und niemandem zur Last fallen wollen, so heißt es in seinem Abschiedsbrief, wählen sie nach einem Opernbesuch in der Nacht vom 25. auf den 26. November 1911 gemeinsam den Freitod. 15.000 Menschen begleiten den Trauerzug zum Friedhof Père Lachaise in Paris. An ihrem Grab spricht im Namen der russischen Sozialdemokratie ein Mann namens Wladimir Iljitsch Ulyanov, bald nur noch Lenin genannt. Ein paar Jahre später wird er Weltgeschichte schreiben. Ihrer Mutter hat Eleonore in deren letzten Jahren noch einen unschätzbaren Gefallen getan. Jenny Marx, die wie ihre Jüngste die Leidenschaft für das Theater nie aufgegeben hat, macht sich bei jeder Aufführung Notizen. Begeistert von Stil und Inhalt, schickt die Tochter einen Text an die Frankfurter Zeitung. Die Redaktion veröffentlicht ihn im November 1875 anonym unter der Rubrik »Aus der Londoner Theaterwelt«. Die Rezension zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass die Autorin das Publikum genau in Augenschein nimmt. Über den typischen Durchschnittsengländer schreibt sie: »Er ist denkfaul. Hat er doch jeden Morgen beim Frühstück mit obligater Eier- und Schinkenbegleitung seinen Penny-A-Liner parat, der für ihn denkt. Wie bequem ist's doch, mit den fertigen, glatten Phrasen in der Tasche in den Omnibus zu steigen, in die City zu fahren oder ins Clubhaus oder abends im Theater in der Loge zu sitzen. Da hat ihm ja morgens schon die Daily News vorgepredigt, dass Irving den Macbeth falsch auffasst. Dagegen der große Vorzug des Arbeiterpublikums. Der Arbeiter lässt sich nicht von der Presse verblüffen. Er geht ins Theater, traut seinen eigenen Augen und Ohren, klatscht und zischt nach Herzenslust und eigenem Gutdünken und richtigem Takt. Ihre Artikel kommen so gut an, dass die Zeitung 4 weitere bestellt und abdruckt. Es ist mir gar kurios, dass ich in meinen alten Tagen und als bemoostes Haupt noch literarische Entrechats mache und gar in Feuilletons Pirouetten drehe. Was hätte aus dieser sprachbegabten, politisch bewegten, humor- und geistvollen Frau mit ihrer tiefen Kenntnis der Literatur in unseren Tagen werden können? So bleibt ihr nur, als die Frau von Karl Marx dem Vergessen zu entgehen. In den letzten Jahren erlebt Jenny an der Seite ihres Mannes, ähnlich wie er, ein Auf und Ab ihrer Gesundheit mit deutlichem Trend zum wachsenden Leid. Grad zur rechten Zeit, so Marx an Engels, bevor ihr Übel verschlimmert, fährt sie im Sommer 1877 mit Karl und ihrer jüngsten Tochter zur Kur in die Heimat nach Bad Neuenahr. Dort haben sich die Eheleute 34 Jahre vorher das Jawort gegeben. Die Wirkung der Anwendungen, die sie 4 Wochen lang genießt, hält nicht lange an. Ein weiterer Todesfall überschattet das kommende Jahr. Lissy Engels, er hat die irische Katholikin noch auf dem Sterbebett geehelicht, ist mit 51 Jahren von ihren langen Schmerzen, welchen, das wissen wir nicht, durch den Tod erlöst worden. So ist es nicht verwunderlich, dass nun auch Karl und Jenny über ihr eigenes Ende nachdenken. Besonders der Zustand von Frau Marx gibt immer häufiger Anlass zur Besorgnis. Sie ist an Krebs erkrankt. Gleichzeitig muss sie einen weiteren Tiefschlag hinnehmen. Die Kommunardenamnestie erlaubt Schwiegersohn Charles Longuet mit seiner Familie, wie gleichzeitig auch Lisa Garay, die Rückkehr nach Paris. Ohne das Leben der Kinder wird es leer in ihren 4 Wänden, nach einem Umzug 1875, Maitland Park Crescent 41, ein kleineres Reihenhaus, ein paar Schritte vom Palast entfernt. Am 26. Juli 1881 schließt sie in Argenteuil zum letzten Mal ihre schwangere Tochter, deren Mann und 4 Kinder, in die Arme. Nach glücklichen Wochen im Kreise ihrer Lieben macht Karl ihr eine besondere Freude. »Wir brachten meine Frau Sonnabend nach Paris. Dass sie vom offenen Wagen sich entrollen sah, gefiel ihr sehr«, berichtet der Engels in seiner schon etwas gebrochenen Schreibart. »Natürlich einige Unterbrechungen und sitting down before den Cafés. Einen Augenblick bei Rückfahrt wurde sie übel, doch will sie wieder hin.« So erlebt Jenny an der Seite ihres Karl wie eine Flaneurin im Cabriolet noch einmal die Stadt, in der sie fast 4 Jahrzehnte zuvor das erste glückliche Jahr ihrer Ehe erleben durften. Ein Telegramm aus London beendet das letzte Familienidyll. Tochter Eleonore ist schwer erkrankt. Hals über Kopf reist Marx ab, lässt sogar seine gebeutelte Frau zurück, die mit Lenchen nachkommen soll. Als sie zurück in London Tussi sieht, berichtet sie deren älterer Schwester in Frankreich, die Kranke habe sich durch ihre verrückte Lebensweise so ausgezehrt, in solchen Fieber- und Schwächezustand gebracht, dass die Tochter nicht besser gehen könne als die sieche Mutter. Jenny Marx lebt noch lange genug, einen stillen Höhepunkt in der Karriere ihres Mannes zu erleben. Im Dezemberheft 1882 der monatlichen Revue Modern Thought erscheint kurz vor ihrem Ende ein langer Artikel über einen Anführer des modernen Denkens. Nummer 23, Karl Marx. Erstmals werden seine Ideen in England, der Exilheimat, hochlobend dargestellt. Überdies wird das Heft für jeden Passanten sichtbar im ganzen West End mit Plakaten beworben. Es ist Eleonore, die das letzte Beisammensein ihrer Eltern wenige Tage danach später in Worten festhält. Moore überwand noch einmal die Krankheit. Nie werde ich den Morgen vergessen, an welchem er sich stark genug fühlte, in Mütterchens Stube zu gehen. Sie waren zusammen wieder jung. Sie ein liebendes Mädchen und er ein liebender Jüngling, die zusammen ins Leben eintraten, und nicht ein von Krankheit zerrütteter alter Mann und eine sterbende alte Frau, die fürs Leben voneinander Abschied nahmen. Die große Jenny stirbt, ohne die kleine Jenny noch einmal gesehen zu haben, am 2. Dezember 1881 im Kreise ihrer Nächsten. Ihr geliebter Karl, Stolz und Prüfstein ihres Daseins, hält am Ende ihre Hand. Am Sterbebett hören er, Laura, Tussi und Lenchen ihre letzten verständlichen Worte. »Karl, meine Kräfte sind gebrochen.« Ein sanfter Tod, so sanft, wie er unter Morphium bei Leberkrebs nur sein kann. Wenige Wochen später wird eine Jenny der übernächsten Generation ihren ersten Schrei ins Leben tun. Frau Marx findet, wie ihr Schwiegersohn Paul berichtet, ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof zu Highgate in der Abteilung der Verdammten in ungeweihter Erde. Witwer Karl ist zu krank, sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten und am Grab die Rede seines Freundes Friedrich auf die Frau mit dem edlen Herzen zu hören. Sie endet mit einem Satz, der ihre Hingabe würdigt, nicht aber ihr Leiden daran. Wenn es jemals eine Frau gab, die ihr größtes Glück darin gesehen hat, andere glücklich zu machen, so war es diese Frau. Ein paar Monate später schreibt Marx dem Freund: »Übrigens, du weißt, dass wenige Menschen demonstrativen Pathos mehr abgeneigt sind. Es wäre jedoch eine Lüge, wollte ich nicht gestehen, dass mein Denken zum großen Teil beherrscht wird von Erinnerungen an meine Frau, diesen Teil der besten Jahre meines Lebens.« Kapitel 33: Freundschaftsdienst. Marxens Werk und Engels Beitrag. Wollte man Marx den Prozess machen, um seine historische Verantwortung zu ermitteln, würde man feststellen, dass das Verfahren seit 100 Jahren läuft. Kein Wissenschaftler, Theoretiker, Philosoph oder Schriftsteller hat sich wie er auf der Anklagebank der Geschichte wiedergefunden. Aber dort sitzt er nicht allein. Neben ihm steht sein, je nach Lesart der Geschichte, Anwalt, Anstifter, Mitstreiter oder Täter, der Mann, der den Marxismus erfand, Friedrich Engels. Als dessen Mutter den Freund für die Tragödie der Kommune verantwortlich macht, erinnert der Sohn sie daran, dass früher Marx Verwandte behaupteten, ich hätte ihn verdorben. Die Gegenthese ist ebenfalls in Umlauf. Eine Synthese könnte lauten, beide sich gegenseitig. Im komplizierten Kräfteverhältnis ihrer Symbiose nutzt jeder den anderen aus, so wie er umgekehrt auch von ihm profitiert. Nur dass Engels den Partner um mehr als ein Jahrzehnt überlebt und in dieser Zeit zwar in bester Absicht, aber zwangsläufig ziemlich eigenmächtig über dessen intellektuelles Erbe verfügt. Die immer wieder geäußerte Behauptung, Marx habe die Arbeit an seinem Hauptwerk eingestellt, widerspricht seiner gelebten Wirklichkeit. Er liest, wertet aus, sammelt. Nach seinem Tod entdeckt Engels einen Wust an Schriftstücken, darunter einen 2 Kubikmeter Berg an Papieren voller Statistiken und Beschreibungen der russischen Landwirtschaft. Das meiste davon wirft er weg. Nur Wesentliches aus der unsystematischen Sammlung von Manuskripten bereitet er für die Nachwelt auf. Er ist es, der erstmals die Feuerbach-Thesen veröffentlicht und selbst dort leicht eingreift. Als Herausgeber hat er das Gesicht des zweiten und vor allem des dritten Bandes des Kapital bestimmt. Auf ihn geht die heute verwendete 4. Auflage von Band 1 zurück. Unter seiner Ägide ist ein Teil der kritischen Korrespondenz zwischen den beiden verschwunden. Erhalten hat sich ein Brief aus dem Frühjahr vor Marx letzter Karlsbadkur. »Du hast gut sprechen«, schreibt Engels darin dem Lehnstuhlgelehrten, »du kannst im warmen Bett liegen, russische Bodenverhältnisse im Besonderen und Grundrente im Allgemeinen treiben, und nichts unterbricht dich. Ich aber soll auf der harten Bank sitzen und den kalten Wein saufen, plötzlich wieder alles unterbrechen und dem langweiligen Düring auf den Pelz rücken.« Marx empfängt die Zeilen im Erholungsurlaub in Ramsgate. Genau von dort schreibt ihm der Freund in umgekehrte Richtung 2 Monate später nach London. »Im Übrigen tröste ich mich hier mit Dürings Philosophie. So ein seichiger Kohl ist noch nie geschrieben worden. Hochtrabende Plattheiten, weiter nichts, dazwischen vollkommener Blödsinn, aber alles arrangiert mit einem gewissen Geschick für ein dem Verfasser recht gut bekanntes Publikum, das vermittelst breiter Bettelsuppen und wenig Arbeit rasch über alles mitsprechen lernen will. Eugen Karl Düring, ein eigenwilliger Sozialist mit beachtlicher Anhängerschaft, lehrt an der Berliner Universität. Der Mann ist tragischerweise früh erblindet, weshalb sich Engels anfangs scheut, ihn hart anzugehen. Als der Professor aber den Bogen überspannt, Marx als wissenschaftliche Jammergestalt verhöhnt und Engels als Manchester-Kapitalisten bloßstellt, steckt dieser zurück. Unter dem ironischen Titel »Herrn Dürings Umwälzung der Wissenschaft«, wegen seiner Sperrigkeit bald nur noch »Anti-Düring« genannt, liefert Engels auf 300 Seiten ein Bravourstück. Erst aus ihm erfuhr die junge Generation, so David Ryazanov, erster Direktor des Marx-Engels-Instituts in Moskau, was der wissenschaftliche Sozialismus ist, was seine philosophischen Grundlagen sind. Laut Lenin ein erstaunlich inhaltsreiches und lehrreiches Buch. Was mit seinen Invektiven auf den ersten Blick an Marx' Schmähschrift »Herr Vogt« erinnert, diese Blumenlese von Lobpreisungen des Herrn Düring durch Herrn Düring ließe sich leicht ums Zehnfache vermehren, erweist sich auf den zweiten als die bis dahin klarste und verständlichste Zusammenfassung dessen, was fortan als Marxismus gilt. Auch wenn die Schrift in eine Richtung zielt, von der Marx später sagt, er sei kein Marxist, so hat er den Text nicht nur gekannt, sondern erheblich zu den ökonomischen Passagen beigetragen. Wie empfindlich er ansonsten das Reich seiner Gedanken bis zuletzt verteidigen kann, macht sein Umgang mit Henry Mayers Hyndman deutlich. Der englische Sozialist, er will in Marx einen Aristoteles des 19. Jahrhunderts erkannt haben, geht in dessen Haus aus und ein. Überfall von Hyndman und Gattin, die beide zu viel Sitzfleisch besitzen, berichtet er Tochter Jenny in Frankreich. Ich mag die Frau leiden wegen ihrer brüsken, unkonventionellen und entschiedenen Denk- und Sprechweise, aber komisch ist's, mit welcher Bewunderung ihr Aug an den Lippen des selbstgefälligen, schwatzhaften Gatten haftet. Ähnlich hat er auch mit Frau Kugelmann gefühlt. Das Muster kehrt immer wieder. Mit der Frau seines Hannoveraner Freundes hat er offenbar auch Dinge besprochen, die den Kern seiner Befindlichkeit berühren. Als sie ihm anvertraut, sie könne sich einen wie ihn in einer künftigen, nivellierenden Gesellschaft nicht vorstellen, soll er geantwortet haben, ich auch nicht. Diese Zeiten werden kommen, aber wir müssen dann fort sein. Wie treu sich Marx in seinem Verhalten geblieben ist, verrät Hyndmans kleine Charakterskizze eines kraftvollen, rauen, ungezähmten Alten, stets bereit, um nicht zu sagen erpicht, einen Streit vom Zaun zu brechen. Dann legte sich die Stirn des alten Kempen in Falten, die breite, starke Nase und das ganze Gesicht verrieten offensichtliche leidenschaftliche Bewegung, und er ließ eine Flut ungehemmter Anklagen los. Der Gegensatz zwischen seinem Gehabe und seiner Ausdrucksweise, wenn er vor Zorn glühte, und seiner Haltung, wenn er sich über die ökonomischen Ereignisse der Zeit ausließ, war erstaunlich. Dann wurde aus einem Propheten und wütenden Ankläger ein besonnener Philosoph, der seine Gedankengänge mühelos entwickelte, und ich hatte das Gefühl, als würde noch manches Jahr vergehen, bis ich aufhören dürfte, ein Student in der Gegenwart eines Meisters zu sein. Der Bruch erfolgt dann schneller als erwartet. Er zeigt, dass Marx bei aller Altersmilde, kaum älter als 60, das gnadenlose Abservieren nicht verlernt hat. Diesmal hat er einen handfesten Grund: Plagiat. Der verlorene Freund hat in seinem ansonsten nicht weiter erwähnenswerten Buch »England für alle« kapitelweise Marx zitiert, ohne allerdings die Quelle zu nennen, das noch nicht ins Englische übersetzte Kapital. Seine Ausrede, Engländer ließen sich nicht gerne von Fremden belehren, deshalb habe er Marx nicht erwähnt, grenzt an Blasphemie. Beim Anti-Düring verhalten sich die Dinge ungleich komplizierter. Freund Engels betrachtet sich mit vollem Recht als Co-Entwickler der Weltanschauung, die er mit dem Buch in lesbarer Form und das Volk bringt. Kaum ein Arbeiter hat das Kapital gelesen. Engels vereinfachte Darstellung lesen viele. Selbst gestandene Parteisozialisten kennen oft kaum mehr als diesen Text. Einen besseren Zusammenhalt als diese allgemeinverständliche Theorie hätte sich die junge sozialdemokratische Bewegung nicht wünschen können. Vielleicht lässt Marx den Freund deshalb gewähren, obwohl er natürlich sieht, dass dem Haufen Buchstaben aus dessen Hand das Herz abhanden gekommen ist. Ohne den Fetisch des Kapitals als Subjekt einer entpersonalisierten Herrschaft fehlt dem Volk der Feind in letzter Instanz. Am Ende ist es 2 Jahre nach Marx Tod nicht dessen, sondern Engels Brief an Vera Sassulitsch, auf den sich die Revolutionäre 1917 berufen können. Die Revolution muss zu gegebener Zeit ausbrechen. Sie kann jeden Tag ausbrechen. Unter diesen Umständen ist das Land wie eine geladene Mine, an die man nur noch die Lunte zu legen braucht. Dies ist einer der Ausnahmefälle, in denen es einer Handvoll Leute möglich ist, eine Revolution zu machen. Das heißt, durch einen kleinen Anstoß ein ganzes System zu stürzen, dessen Gleichgewicht mehr als labil ist, und durch einen an sich unbedeutenden Akt Explosivkräfte freizusetzen, die dann nicht mehr zu zähmen sind. Hätte Marx das unterschrieben? Oder beginnt bereits mit Engels eigenmächtiger Deutung seiner Gedanken, die Tragödie seines Lebens nach dem Tod für Verbrechen in seinem Namen zur Rechenschaft gezogen zu werden? Kritiker gehen so weit, Engels habe als der erste Abweichler vom Marxismus mutwillig die Fundamente des künftigen materialistischen Idealismus von Stalin gelegt. Demzufolge hätte er schon Jahre vor dem Ende des Freundes Rache für seine Rolle in dessen Leben genommen und damit begonnen, sich dessen Lehre für seine eigenen Zwecke zu bedienen. Marx wäre nicht der erste Künstler, der sein Werk noch zu Lebzeiten seinen Deutern überließe. Hätte er denn eine Wahl gehabt? Und besitzt sein Mäzen und Co-Autor nicht das natürliche Recht der Deutung ihrer gemeinsam entwickelten Lehre? Auch hier geht der Riss quer durch die Marxologenzunft. Die einen halten Engels als Antreiber für unterschätzt, andere sehen in ihm kaum mehr als einen nützlichen Idioten, von dem Marx sich durchfüttern lässt. Man findet Anhänger der Sichtweise, er habe Marx nicht bis ans Ende seiner Gedanken folgen können, wie auch der gegenteiligen Ansicht, er habe ihn besser verstanden als der sich selbst. Das zeige doch allein seine populäre Schrift »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft«, ein leicht umgeschriebener, 40 Seiten langer Auszug aus dem Anti-Düring. Die Broschüre, noch verbreiteter als Engels Bestseller »Die Lage der arbeitenden Klassen in England«, liefert eine knappe und verständliche Einführung in das, was bald als dialektischer Materialismus Karriere macht. Wer im sozialistischen Musterland östlich der Elbe durch Schule und Schulung gegangen ist, dürfte den Sound von Diamat und Histomat in der deutschen Originalsprache noch im Ohr haben. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem anderen überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab. Große Versprechen gegen die graue Wirklichkeit, wo ein lebendiger Staat im Namen seiner angeblichen Sicherheit beängstigend in das Leben der Bürger hineinhorcht, guckt, regiert. Eschatologische Verheißung als Propagandamittel der Ersatzreligion des Marxismus. Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats. Bei Marx heißt es in Band 3 des Kapital noch, das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Ein schönes Programm für einen abgeriegelten Überwachungsstaat, dessen Bürger mit trotzigem Stolz das erste sozialistische Experiment auf deutschem Boden mitgetragen haben. Tapfer dialektisch-materialistisch und marxistisch-leninistisch, aber wirklich im Sinne von Marx? In den Augen kritischer Marxianer müsste bei dieser Art von Versuchsanordnung eher vom Engelsianismus die Rede sein. Es ist schließlich der kinderlose Engels, der ebenfalls noch zu Marx' Lebzeiten sagt, die abstrakte Möglichkeit, dass die Menschenzahl so groß wird, dass ihrer Vermehrung Schranken gesetzt werden müssen, ist ja da. Sollte aber einmal die kommunistische Gesellschaft sich genötigt sehen, die Produktion von Menschen ebenso zu regeln, wie sie die Produktion von Dingen schon geregelt hat, so wird gerade sie und allein sie es sein, die dies ohne Schwierigkeiten ausführt. Planwirtschaft bis in die Reproduktion? Fraglich, ob Marx das so befürwortet hätte. auch wenn Engels es nur als abstrakte Möglichkeit gemeint hat. In China, wo sie ihn nicht weniger verehren als Marx, hat sich seine Ankündigung mit der Ein-Kind-Politik auf autoritäre Weise verwirklicht, zum Unglück von Eltern mit Kinderwunsch, zum Segen des Landes und der übrigen Welt. Kein Diktator hat diese Macht je besessen. Die Partei hat sie durchgesetzt. Engels und Marx liefern ein Schulbeispiel für die Unterscheidung von Autor und Schriftsteller in Pragmatiker und Theoretiker. Wenn Prosa ihre Poesie verliert und nach Anwendung ruft, dann schlägt die Stunde des Strategen. Um in der Gegenwart zu siegen, die nächste Schlacht zu gewinnen, ist Engels sicher der Richtigere. Für die fernere Zukunft hat Marx deutlich mehr zu bieten. Überspitzt könnte man sagen, Engels habe seine Zeit eher hinter, Marx die seine aber noch vor sich. »Ich habe mein Leben lang das getan, wozu ich gemacht war«, schreibt Engels im Jahr nach dem Tod des Freundes, »nämlich zweite Violine spielen und glaube auch, meine Sache ganz passabel gemacht zu haben. Und ich war froh, so eine famose erste Violine zu haben wie Marx. Wenn ich nun aber plötzlich in Sachen der Theorie Marx Stelle vertreten und erste Violine spielen soll, so kann das nicht ohne Böcke abgehen und niemand spürt das mehr als ich. Und wenn erst die Zeiten etwas bewegter werden, dann wird uns erst recht fühlbar werden, was wir an Marx verloren haben.« Engels stirbt 4527 Tage nach seinem Freund am 5. August 1895 an Kehlkopfkrebs. Da er das Seebad Eastbourne geliebt hat, wird die Urne mit seiner Asche 7 Wochen später dort ein paar Seemeilen vor der Küste im Meer versenkt. Er hinterlässt nach heutiger Rechnung ein 2-stelliges Millionenvermögen. Sein Geheimnis nimmt er mit ins nasse Grab. Wie hat er den zentralen Konflikt seines Lebens verarbeitet? In Worten der flammende Kommunist, in seinem Leben Kapitalist mit feudalem Lebensstil. Womöglich ist er deshalb als Begründer des späteren Marxismus am Ende radikaler gewesen als Marx, der nie einen solchen inneren Widerspruch überwinden muss. Als Überzeugungstheoretiker mit reiner Weste hat Marx dem philosophisch nur mittelmäßig begabten Freund etwas Unersetzliches voraus. Er hat das Eigentliche entdeckt, den Motor des Molochs, und es besteht der Verdacht, dass ihm der Gefährte in diesem Punkt nicht bis zum Ende folgen konnte. Kapitel 34. Einsamer nie. Die letzte Reise des Karl Marx. Algier, Ende April 1882. Nach einer ungewöhnlichen Kältephase mit Regen aus schwarzen Himmeln treibt heißer Wüstenwind die Temperaturen auf über 30 Grad. In seinem Salon, irgendwo im Schattenspiel der kühlen Gassen, wetzt ein Barbier seine Messer. Heute müssen sie besonders scharf werden. Auf dem Rasierstuhl hat ein älterer Herr mit Rauschebart und weißer Mähne Platz genommen. Ein Sitzriese, der nun viel größer wirkt als beim Betreten des Ladens. Der Mann will sich seiner Haarpracht entledigen, im Gesicht und vom Kopf. Wegen der Hitze vermutlich, aber wohl auch auf ärztlichen Rat. Kränklich sieht er aus, ein wenig aufgedunsen und vom Leben verbraucht. Seine Augen haben ihren Glanz verloren. Nur ihr kurzes Aufblitzen, wenn er spricht und seine Witzchen macht, lässt sein wahres Alter erahnen. In wenigen Tagen wird er 64. Sein Überrock, sein Auftreten und sein gestochenes Französisch weisen ihn als Mann aus dem Norden jenseits des Mittelmeers aus. Mit seinem Bronzeteint und den tiefbraunen Augen könnte er von hier sein. Dem Maurischen seiner Züge verdankt er auch seinen Spitznamen. Moor nennen ihn seine Familie und sein deutscher Freund zu Haus im Londoner Exil. So enden seine Briefe an den Genossen, so kennen ihn die 3 Töchter seit ihren Kindertagen. Moor, sagen sie. Moor ist wütend. Moor kann gehen. Nicht der Moor. Schreibt er ihnen, dann grüßt die jungen Frauen am Schluss stets liebevoll ihr Old Nick, was im Englischen für den Leibhaftigen steht. Nun hat der Teufel seine Schuldigkeit getan. Die Messer sind gewetzt, weiße Locken fallen. Im Spiegel eines arabischen Bartscherers sieht Marx sich Abschied nehmen vom Vertrauten selbst. Wie ein Schauspieler, der seine Rolle abgespielt hat und in der Maske zum Abschminken sitzt, lässt er die Figur hinter sich, die ein halbes Leben lang sein Bild bestimmt hat. Er zerstört sein Image, das eigene Götzenbild, geformt nach Zeus, mit dessen mächtiger Büste er daheim sein Arbeitszimmer teilt. Ein letzter einsamer Akt Welttheater ohne Zuschauer. Nur einer ist immer dabei, auch wenn er gerade nicht bei ihm ist, Friedrich Engels, sein Fahrensmann in England. Sobald sie getrennt sind, schreiben sie einander seit nunmehr 4 Jahrzehnten. Korrespondenz als Tagebuchersatz. Apropos, gesteht Old Moore aus der Ferne dem lieben Fred das Unerhörte, vor der Sonne habe ich den Prophetenbart und die Kopfperücke weggeräumt, aber, da meine Töchter dies besser haben, mich fotografieren lassen vor Haaropfer auf Altar eines algerischen Barbiers. Die holprige Sprache verrät den Verfall, der sein letztes Jahr überschattet. Mon cher, hat er einen Monat vorher nicht ohne Humor gestanden, du wie andere Family Members werden die Irrtümer in meiner Orthographie, Konstruktion falscher Grammatik ihnen auffallen. Fällt mir immer auf, bei meiner noch sehr großen Zerstreutheit erst post festum. Shows you, dass an sana mens in sano corpore noch etwas zu klappern. By the by, Reparatur wird sich wohl machen. Als Marx im Dezember zuvor die Gefährtin seines Lebens verloren hat, soll Engels gesagt haben, der Moor ist auch gestorben. Das Haaropfer, ein Schnitt, ein radikaler Schritt, ein vorweggenommener Tod, der ja auch keinen Ungeschoren davonkommen lässt. Oder Symbol für Befreiung und Neuanfang, wie ihn das junge Alter noch erlauben würde. Erstmals hat Marx die Enge Europas verlassen. Seine Briefe und Aktivitäten verraten ungebrochenen Elan und Neugier auf die Welt. Sie entspricht den vielfältigen Interessen des Politpensionärs während seines letzten Jahrzehnts, in dem er zwar nichts Entscheidendes mehr publiziert, aber unzählige Notizzettel und Briefe produziert und Kontakte gepflegt hat. Das Bild für seine Kinder und für die Nachwelt, seine letzte bekannte Aufnahme, hat er kurz nach seiner Ankunft Ende Februar im Fotoatelier du Tertre anfertigen lassen. In die Kamera und durch sie hindurch ins Dunkel der kommenden Zeit blickt ein Gezeichneter, der irgendwie das Schlimmste hinter sich weiß, fast ein wenig entrückt und lächelnd im Leid. Dem Freund gesteht er, dass ich noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe. So will er in Erinnerung bleiben, so lebt er in den Köpfen fort, als weiser alter Mann und Abbild einer Ära, die erst lange nach seinem Tod anbrechen wird. So wächst er auch in seine historische Rolle als Unsterblicher. Seine Worte werden zum Resonanzraum menschlicher Hoffnungen auf eine bessere Welt. In China, das die Alten verehrt und die Ahnen heiligt und sich mit sicherem Sinn für die Ironie der Weltläufte noch immer kommunistisch nennt, ist das Porträt bis heute sein beliebtestes Konterfei. Häufiger ist nur der große Vorsitzende zu sehen. Marx und Mao, zwei Revolutionäre, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Der eine hat sein Wort gegeben, der andere nutzt das Wort zur Tat. Der Mann des Wortes, Typ alttestamentarischer Prophet, hat sich zu Lebzeiten keiner Straftat schuldig gemacht. Seine sterblichen Überreste finden Ruhe im bescheidenen Familiengrab auf einem Friedhof in London, Gründungskapitale des Kapitalismus. Der Tatmensch, Typ Volksverführer und Führer des 20. Jahrhunderts, Glatze bis zum Haarkranz, hat Millionen Existenzen auf dem Gewissen, zerstörte und ausgelöschte. Sein einbalsamierter Leichnam liegt auf ewig aufgebahrt in einem Mausoleum im Zentrum von Peking, Hauptstadt des Kaderkapitalismus. Aller Gewalt zum Trotz gilt er als Vater des modernen China, der kommenden Weltmacht Nummer 1. Mit seinem Manchester-Kommunismus hat das Reich der Mitte, das sich marxistisch nennt und Marx neben Konfuzius wie einen Heiligen behandelt, den Deutschen am Ende vielleicht besser verstanden, als es während der Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 möglich schien. Den Kapitalismus von innen überwinden, indem man ihn zur vollen Blüte bringt, das kann das riesige Land mit seiner Arbeits- und Bildungsdisziplin womöglich besser leisten als jedes andere der Welt. Europa, die Aufklärung und die frühe Entwicklung der Wissenschaft betrachten sie als notwendigen Zwischenschritt, den sie selbst aus ihrer Situation heraus nicht leisten konnten. Wie auf 7-Meilen-Stiefeln haben sie den Anschluss gefunden. Deshalb können sie Marx, den Westler, vorbehaltlos verehren wie einen ihrer großen Ahnen. Während im Westen das Bevölkerungswachstum auf die natürliche Weise einer aufgeklärten Gesellschaft zum Erliegen gekommen ist, hat die Volksrepublik das für die gesamte Spezies Unvermeidliche gleichzeitig mit diktatorischer Härte durchgesetzt. Beide sehen sich nun mit der Überalterung ihrer Einwohnerschaft ähnlichen Zukunftsaufgaben gegenüber. Kein freiheitlich denkender Mensch kann sich Verhältnisse wie in China wünschen. Aber die Gleichung Kapitalismus benötige Demokratie geht offensichtlich schon länger nicht mehr auf. Kommunismus und Konfuzianismus, wer weiß, womöglich liegt darin die nähere Zukunft der Menschheit. Dass sie vom mächtigen China ausgehen wird, gilt vielen als ausgemacht. Marx wird Mao überleben und all die anderen, die ihn zur Ikone ihrer Ideologie gemacht haben. Als wacher Geist, dessen Gedanken weit über den Horizont ihrer Gegenwart hinausreichen, wird er gewusst haben, dass sein Bild der Menschheit auch ohne Mausoleum im Gedächtnis bleibt. Er hat seine letzte Fotografie nach damaliger Sitte sogar fleißig verbreitet. Jetzt ist der Bart ab. Gewiss einer der bekanntesten aller Zeiten. Der kräftige Kopf wirkt ohne seine Aureole fast zerbrechlich im Vergleich zum Behaarten. Indem Marx die Maske fallen lässt, die auch sein Mienenspiel so gut verbirgt, macht er sich gleichzeitig nackt und auf berührende Weise unsichtbar. Niemand würde ihn erkennen, obwohl millionenfach Postermotiv spazierte er so rasiert und kurz gekämmt als sein eigener Wiedergänger durch unsere Straßen. Marx ohne Vollbart, das ist wie ein ungeschminkter Clown oder der große Diktator ohne Schnäuzer, ein anderer Mensch. Marx, so der deutsche Politikwissenschaftler Iring Fetscher, ist in den Köpfen. Im Internet hat jemand ein Porträt des Gestutzten hinterlassen, kaum mehr als das stümperhafte Ergebnis billiger Retuschierkunst. Darauf ähnelt der digital frisierte, aber auf irritierende Weise dem letzten mächtigen Statthalter der mit ihm verbundenen Lehre im Ostblock, jenem Mann, der dem Spuk im Schutz der Maske Marx ein Ende bereitet hat. Generalsekretär Michail Gorbatschow. Dessen berühmtes Wort, in der Umkehrung, wie Marx sie geliebt hat, könnte seine Geschichte als Motto beenden. Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Der Mann, der kaum ein Jahr nach dem Final Cut von Algier in Highgate bestattet wird, gleicht nur entfernt jenem Ebenbild des olympischen Göttervaters, das die Nachwelt im Gedächtnis bewahren wird. Nach dem Termin beim Fotografen herrscht Bilderbann. Keine Ablichtung ist erhalten, nicht einmal Skizzen oder nur eine Erwähnung des Alten mit dem nackten Gesicht. Wie soll sich die Nachwelt angesichts dessen ein realistisches Bild von der Person und ihrer Persönlichkeit machen? Mit dieser Frage haben Generationen von Biografen gelebt. Die meisten haben sie verdrängt und das Vorhandene für das Gegebene genommen. Der Gang zum Barbier, bei dem er hinter seine Maske blickt, findet in der Marx-Literatur allenfalls anekdotisch als skurriler Akt Erwähnung. Kein Gedanke, was dieser Anblick für ihn bedeutet, ob ihn der inszenierte Selbstverlust eher erschüttert oder erheitert haben mag. Keine Auseinandersetzung mit dem doch gewiss nicht uninteressanten Innen- und Seelenleben des Menschen Marx, der so treffsicher den hypochondrischen Anteil an seinen dauernden Leiden zu benennen weiß. Meine Krankheit kommt immer aus dem Kopf. Nach dem Selbstbild des Rebellen sucht man in Werken über sein Leben meist vergeblich, als sei da tatsächlich nur ein Marx-Darsteller unterwegs gewesen, von der Geschichte auf die Welt geworfen, um das ihm zugeschriebene Pensum zu absolvieren. Und nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Augen im Kopf, die dem eigenen Spiegelbild nicht entgehen können. Es zeigt ihm einen zutiefst einsamen Mann und es fragt sich, ob er dabei auch so etwas wie Trauer empfinden konnte oder doch nur Wut? Die Auslegung seiner Schriften als zentrales Anliegen der Marx-Forschung erspart uns nicht die Frage, wie er sich gesehen hat, was ihn antrieb, wie er der wurde, der er war. Ausgerechnet einer, der die soziale Revolution beschworen hat, kann sich so asozial verhalten, dass es selbstzerstörerische Züge annimmt. Wie viel Neid mag im Spiel gewesen sein, wie viel Frust, wenn er mit ansehen muss, mit welchem Erfolg Arbeiterführer und Freiheitskämpfer vom Schlage Lassalles oder Garibaldis die Herzen der Menschen erobern. Sie werden gefeiert, er höchstens gefürchtet. Kann der Unsterbliche das Kunststück wiederholen, das dem Sterblichen wenige Monate vor seinem Tod im Salon eines Barbiers gelungen ist? Indem er den Rasierstuhl zum Regiestuhl macht und von dort die Überwindung der eigenen Person überwacht, Vollendung des Kunstwerks eines gebeutelten Lebens, beweist er sich die Kraft des eigenen Willens und zeigt der Vorsehung sein wahres Gesicht. An diesem Tag hat er die Bühne jenem anderen überlassen, der er war, und auf dessen Schicksal er keinen Einfluss mehr ausüben kann. Die letzte Reise des Karl Marx gleicht einer einsamen Odyssee auf der Suche nach dem verlorenen Selbst. Ventnor, Marseille, Algier lauten die Stationen, Monte Carlo, Nizza, Argenteuil, Paris, Lausanne, Vevey, dann wieder Ventnor auf der Isle of Wight. Erst im Januar, nach einem verschenkten letzten Jahr, trifft er todkrank wieder zu Hause in London ein. Da hat er noch 3 Monate zu leben, oder richtiger gesagt, zum Sterben. Von Monaco hat er bereits im Sommer eine bittere Klage an Engels gerichtet. Nutzloser, inhaltsloser, dazu teurer Lebensgang. Das ist rein medizinisch gesehen mehr als richtig. Der eigentliche Grund dieser Tortur, zu der ihn seine Ärzte überredet haben, hat sich nicht erfüllt. Weder seiner Haut noch seiner Leber oder seinen Bronchien geht es nach der Kur im vermeintlich angenehmeren Klima besser. Doch obwohl er weiß, dass es aufs Ende zugeht, beruhigt er den Freund in den letzten überlieferten Zeilen an ihn tapfer mit Zuversicht. Doch glaube ich, mit Geduld und pedantischer Selbstkontrolle bald wieder ins Gleis zu kommen. Der Mohr. Psychologisch, das belegen seine Briefe aus der Ferne, hat er auf seiner Irrfahrt einen Sprung nach vorn getan. Einer, der die Worte so beherrscht wie sie ihn, schlüpft aus seiner alten Haut und entdeckt mit allen Sinnen die Reize und Szenen und schönen Sinnlosigkeiten der Welt und ihrer Menschen. Kurz nach der Ankunft in Algier berichtet er Engels wie ein Tourist: Letzte Nacht Windkonzert, gestern Abend wundervolle Mondbeleuchtung der Bucht. Ich kann mich stets von Neuem nicht satt sehen an See vor meiner Galerie. Nach dem Besuch beim Barbier lässt er den Freund wissen: Stürme des Scirocco tanzend, Flucht von Algier zeitgemäß. Flucht, ein Thema seines Lebens, dessen Ende man sich nicht als erfüllt vorstellen darf. Sollte er beim Blick in den Spiegel Bilanz gezogen haben, dann dürfte sie höchstens gemischt ausgefallen sein. Nur wenn er wie ein guter Prophet die mögliche Zukunft in Rechnung stellt, kommt er auf seine Kosten. Wie mag es gewesen sein, einen ungehobenen Schatz an weltbewegenden Schriften zu hinterlassen und dabei vielleicht vorhergesehen zu haben, dass die große Zeit noch vor ihnen liegt, sozusagen im Diesseits des Jenseits? Seiner jüngsten Tochter Eleanor berichtet er aus Monte Carlo: Die Natur hier ist herrlich, zudem noch verbessert durch die Kunst. Ich meine auf unfruchtbare Felsen hingezauberte Gärten, die von steiler Höhe oft bis an das entzückend blaue Meer hinabsteigen, wie terrassenschwebende babylonische Gärten. In dem halben Jahrhundert davor, aus dem wir seine Texte kennen, hat er solche Zeilen nie zu Papier gebracht. Als ob er die ganze Zeit das wahre Gesicht des dichterischen Dilettanten habe verstecken müssen. Nun liefert er, als habe er Schleusen geöffnet, Schilderungen von Landschaften und Städten, von der Natur und ihrem Zauber, die er sich vorher nie erlaubt hätte. Als hätte da einer die Sinnlichkeit entdeckt, die so lange in ihm schlummerte, wie eine Gefangene der Vernunft. Indem er nun loslassen, sich gehen lassen kann, lässt er ihr freien Lauf und erlaubt sich eine vorher undenkbare Verletzbarkeit in der hingekritzelten Spur seiner Gedanken. Wie viel spielerische Neugier, die ihn als Entdecker so weit gebracht hat, mag da wohl im Spiel gewesen sein. Die Reise nimmt ein scheinbar versöhnliches Ende. In Argenteuil bei Paris besucht der Entwurzelte die Familie Longuet und schließt noch einmal seine Enkel in die Arme. Vor allem der kleine Johnny liegt ihm am Herzen wie ein eigenes Kind, später Trost für den Verlust des heißgeliebten Sohnes Edgar, dessen Tod im Alter von 10 hat er nie verwunden. Der Tod, der nun nach ihm ruft, ist ein ständiger Begleiter im Leben der Familie Marx. Noch in Ventnor, kurz vor der Rückkehr ihres einsamen Oberhauptes in das verwaiste Haus in London, versetzt er ihm den letzten entscheidenden Schlag. Im Alter von 38 Jahren ist Jennichen ihrem Blasenkrebs erlegen, seine am meisten geliebte Tochter, von der er sich eben noch verabschiedet hat. Während seines Besuchs hat sie ihr Leiden tapfer vor ihm verborgen. Ich fühlte, erinnert sich Eleanor als Überbringerin der Nachricht, dass ich meinem Vater das Todesurteil brachte. Moore kehrte heim, um zu sterben. Ein Leben als Tragödie, aber auch als vollendetes Charakterspiel, das ihm als letzte Rolle die eines lebendigen Toten beschert. Er ist immer ein Kämpfer gewesen, furchtlos und ohne Angst. Aber von diesem letzten Niederschlag wird er sich nicht wieder erheben. Des Mohren letzter Seufzer ward getan. 2 Wochen vor dem Haaropfer hat Marx Tochter Laura, dem liebsten Kakadu, aus Algier einen langen Brief geschrieben. Er endet mit einem kleinen Gleichnis aus dem Morgenland, das er irgendwo aufgeschnappt haben muss. Es passt noch gut in unsere Zeit. Unsere nomadischen Araber haben Erinnerung, dass sie früher große Philosophen, Gelehrten etc. produziert und dass die Europäer sie deswegen höhnen ihrer jetzigen Unwissenheit wegen. Daher folgende charakteristische kurze arabische Weisheitsfabel. In einem stürmischen Fluss hält ein Fährmann bereit kleinen Kahn. Um ans Gegenufer zu gelangen, steigt ein Philosoph ein. Entwickelt sich folgender Dialog. Philosoph? Fährmann, kennst du Geschichte? Fährmann, nein. Philosoph, dann hast du ein halbes deines Lebens verloren. Und wiederum der Philosoph, hast du studiert Mathematik? Fährmann, nein. Philosoph, dann hast du mehr als Hälfte deines Lebens verloren. Kaum hatte es der Philosoph gesagt, als Wind den Kahn umschlug und beide, Philosoph und Fährmann, ins Wasser geschmissen. Schreit nun, Fährmann, kannst du schwimmen? Philosoph, nein. Fährmann, dann dein Leben ist ganz verloren. Dies, so schließt Marx sein Schreiben, wird dich etwas arabisch anmüteln, mit vielen Küssen und Grüßen. Old Nick. Gegner und Feinde haben ihm nicht den Gefallen getan, ihn zu verhaften, einzusperren und dem Henker zu übergeben. Deshalb geht sein Ding auf Erden profan zu Ende. Ich komme aus der letzten Krankheit doppelt verkrüppelt heraus, hat er kurz vor seiner Abreise gegenüber Sorge vermerkt, moralisch durch den Verlust meiner Frau, physisch dadurch, dass eine Verdickung der Pleura und größere Reizbarkeit der Luftröhrenäste geblieben. 2 seiner Töchter haben sich das Leben genommen. Dazu fehlen ihm Kraft und Mut, obwohl er aufs irdische Dasein keinen Pfifferling mehr gibt. Er stirbt, auch wenn der Todesschein anders ausgestellt ist, nicht an Leber, Herz oder Nieren, oder wie es offiziell heißt, an Kachexie infolge Schwindsucht. Er verreckt, wie so viele, an finaler Einsamkeit. So wie die Gefährtin unersetzbar fehlt, da hilft auch kein Engels, bleibt jede Gewissheit auf die Erfüllung der eigenen Träume aus. 23.689 Tage und 12,5 Stunden hat Marx unter den Lebenden geweilt. Am 14. März 1883 haucht er sein Dasein aus. Er hat nie daran geglaubt, dass es damit ein Ende hat. Gestern Mittag, 2.30 Uhr, gibt der Freund tags drauf bekannt, seine beste Tagesbesuchszeit kam ich hin. Das Haus in Tränen, es scheine zu Ende zu gehen. Ich erkundigte mich, suchte der Sache auf den Grund zu kommen, zu trösten. Eine kleine Blutung, aber ein plötzliches Zusammensinken war eingetreten. Unser braves altes Lenchen, das ihn gepflegt, wie keine Mutter ihr Kind pflegt, ging herauf, kam herunter. Er sei halb im Schlaf, ich möge mitkommen. Als wir eintraten, lag er da, schlafend, aber um nicht mehr aufzuwachen. Puls und Atem waren fort. In den 2 Minuten war er ruhig und schmerzlos entschlummert. In der Bilanz eines Lebens stehen oft Erfolg und Scheitern wie Haben und Soll gegeneinander. Das Erreichte gilt als geleistet, ganz gleich, wie viel Glück oder Pech im Spiel gewesen ist, welchen Wirklichkeitsraum die Lebensumstände einem Menschen eröffnet haben. Ein besseres Maß für das Bruttoindividualprodukt einer Biografie wäre die Echtheit der Person. Es erfasst die Treue zu sich und den eigenen Überzeugungen im Verhältnis zur Offenheit gegenüber Neuem. Wer Fehler erkennt und imstande ist, sich und sein Verhalten zu ändern, leistet mehr als alle, die trotz ihres Wissens stur auf Linie bleiben. Das Resultat ist bei dieser Art von Berechnung zweitrangig. Wer zu sich steht, kann großartig scheitern, wer sich selbst verrät, jämmerlich siegen. Marx hat das genau verstanden und zu sich gestanden. Sein politisches Testament hat er 2,5 Jahre vor dem Final Cut von Algier im Spätsommer 1880 gemacht. Die Familie gönnt sich einen mehrwöchigen Erholungsurlaub in Ramsgate. Das Seebad an der äußersten Ostküste der Grafschaft Kent, mit seiner mondänen Promenade und weiten, hellen Sandstränden zwischen steilen Kreidefelsen, gehört zu den bevorzugten Feriendomizilen. Dort hat im Jahr zuvor auch Tochter Jenny ihr letztes von 5 Kindern geboren. In Erinnerung an ihren früh verstorbenen Bruder hat sie den jungen Edgar genannt. Nun spielen ihre Kleinen im Sand, so wie einst sie selbst als Mädchen mit ihren jüngeren Schwestern Laura und Eleanor. Trost und Ablenkung für die kränkelnden Großeltern an ihrem Lebensabend. Der Opa als stolzer Patriarch weiß seinen gesamten Clan samt Schwiegersöhnen um sich. John Swinton von der amerikanischen Tageszeitung Sun hat sich angemeldet, um mit Marx eines der seltenen Interviews zu führen. Sie sprechen über Russland, die Macht der Internationale und über die Frage, warum das Kapital noch nicht ins Englische übersetzt worden ist. Seinen Lesern liefert der Reporter, später Chefredakteur der New York Times, einen einfühlsamen Bericht über den Besuch. Das Gespräch drehte sich um die Welt und um den Menschen und um die Zeit und um Ideen. Als wir unsere Gläser über der See klingen ließen, kam mir eine Frage in den Sinn, die das letzte Gesetz des Seins berührt und auf die ich mir eine Antwort von diesem Weisen erhoffte. Indem ich die Stimme senkte und die Betonung erhöhte, in einem Moment der Stille befragte ich den Revolutionär und Philosophen mit diesen schicksalsschweren Worten: Was ist? Und es schien, als hätte sich sein Geist für einen Augenblick nach innen gekehrt, während er auf die tosende See vor uns blickte und auf die rastlose Menschenmenge auf dem Strand. Was ist? Hatte ich mich erkundigt, worauf er mit tiefem und feierlichem Ton erwiderte: Kampf.